Also was muss ich jetzt noch? Tomaten muss ich jetzt noch, Gurke muss ich jetzt noch, und dann. Die Pausenaufsicht bitte an Kasse 3, die Pausenaufsicht bitte an Kasse 3. Ich muss durch den Konsum mit meinem Geld die Läden entlang, bis mir ein T-Shirt gefällt. Und irgendwann shoppen wir zusammen, weil uns einfach nichts mehr halten kann durch den Konsum. Yay! So, wunderschön. Da sind wir. Guten Morgen oder guten Abend und hallo an alle Zuhörer im Fitnessstudio. Passend zum gestrigen Halloween haben wir heute das Thema Konsum. Ja, es gibt kein passenderes Thema eigentlich. Es geht ums Einkaufen. Wir wollen über Online, Offline. Und so reden. Was da so zu bereden gibt. Ein bisschen Kritik äußern. Ja. Ein bisschen Selbstreflexion betreiben. Ich finde auch, damit wir euch zum Nachdenken anregen. Euer Kaufverhalten mal ein bisschen zu überdenken. Und dann guckt ihr vielleicht das nächste Mal nicht nach den günstigen Ja-Produkten, die ihr mit einem richtigen Squat dann vor der Regaltheke erreichen Squat könnt. Squat ist auch so ein Wort, ne? Na, das ist, aber du weißt, was das ist, ne? Ja, ich habe es letztens auch gesehen, was das heißt. Ich bin schon so alt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Jugend heutzutage redet. Ja, und das mit dem, das ist auch Sport und weiß ich nicht so richtig. Okay. Ja, was ist unser erstes Thema? Naja, also ich denke, die größte Debatte, wenn es um Konsum geht, ist ja so das Ding, kauft man die Sachen im Internet oder geht man noch schön, ganz traditionell zum Einzelhändler? Ja, Nils, was kaufst du im Internet? Kaufst du Lebensmittel im Internet? Also kaufst du Gemüse im Internet? Na, das muss man halt unterscheiden so ein bisschen. Also nein, ich will dich jetzt fragen so. Weißt du, ich will das jetzt abchecken. Ne, nein, natürlich kaufe ich kein Gemüse so, im Internet. Du kaufst kein Gemüse. Kaufst du Waschmittel im Internet? Nein. Kaufst du Taschentücher im Internet? Nein. Kaufst du Elektronik im Internet? Ja, teilweise. Kaufst du CDs im Internet? Nein, du kaufst keine CDs. Ich kaufe keine CDs. Wer kauft noch CDs? Kaufst du Bücher im Internet? Ja. Ja, ich finde, Bücher ist eigentlich so das Bequemste. Also ich finde, ich bestelle viel zu oft Bücher im Internet. Ich bin auch so dumm manchmal. Ich bestelle Bücher im Internet und die Straße runter bei mir ist ein Buchladen. Ja. Ich muss dreimal lang hinfallen und bin da. Und selbst wenn die das Buch da nicht haben, können die auch das bestellen und ist es am nächsten Tag da. Und man tut was für die lokale Wirtschaft so ein bisschen. Ja, das ist so der eine Punkt. Aber es gibt halt auch einfach richtig schöne kleine Bücherläden, die man halt auch unterstützen sollte. Wobei, ich finde, zum Beispiel, ob ich jetzt zur Kette Thalia gehe oder zu Hugendubel oder irgendeiner anderen Buchkette oder es bei Amazon bestelle oder bei was weiß ich, ist doch eigentlich auch egal. Ja. Es ist ja ein großes Unternehmen dahinter irgendwie, so, also ist eher so die kleinen Läden, finde ich, die sollte man unterstützen, weil diese Ketten, die überleben oder die sind eher noch in der Lage, ihr Konzept umzuwandeln und anzupassen als die ganz kleinen Läden. Ja, und ich finde das auch ein bisschen schlimm, so wenn man Bücher bei diesen großen Ketten kauft und deshalb kaufe ich einfach keine Bücher. Du kaufst generell keine Bücher, weil du nicht liest. Ja, aber ich finde, man muss das unterscheiden, also zwischen so Verbrauchsmitteln und einfachen, weiß nicht, sind das Konsumgüter, wenn ich mir jetzt Elektronik oder sowas kaufe? Natürlich, du kaufst ja alles, also, was du kaufst. Nicht, weil auch Kleidung kaufe ich zum Beispiel lieber im Internet. Denn aber warum? Du kannst Kleidung doch auch im Laden kannst du anprobieren, ist doch viel geil, da kannst du sehen, wie es aussieht. Ja, aber erstmal finde ich, ist es im Internet viel mehr, was man einfach kaufen kann, dann ist die Strukturierung ist mir irgendwie klarer und es ist alles offensichtlicher. Also man muss sich nicht in diesem ganzen durch diese Kleiderstangen wühlen und dann sein richtiges T-Shirt zu finden. Und Du musst dich nicht bei Kick durch die Hakenkreuz-Kleiderstangen wühlen. Oh, ja. Und ich muss auch diese soziale Komponente, die ist mir ein bisschen unangenehm. Also so, Kleiderverkäufer, das immer so ein bisschen, ich gehe, wenn ich mal Kleidung im Laden kaufe, dann gehe ich da rein und wenn ich angesprochen werde, so, kann ich Ihnen helfen? Dann ist gleich so, was, wie? Nee, bitte nicht. Ja, so. Es ist bei mir auch so. Ich weiß nicht, ich gehe in den Laden und so, ich will in Ruhe gelassen werden. Egal, wo ich hingehe. Ob es jetzt im Buchladen ist, ja, kann ich Ihnen weiterhelfen und so. Ist es bei Media, gut, bei Mediamarkt wirst du, oder bei Saturn wird man eher nicht angesprochen, da muss man eher die Leute fragen. Aber wenn du ja, irgendwie, die verstecken sich halt. Wenn du Klamotten kaufst, immer, ja, kann ich Ihnen helfen? Ich so, nein, ich will ein T-Shirt haben und in meiner Größe und wenn das hier nicht ist, dann wird es das wohl auch nicht geben. Wenn ich es unbedingt haben muss, frage ich vielleicht nochmal sie, ob sie es in der gleichen Größe haben, aber was soll ich jetzt? Weißt du, ich habe auch, manchmal fragt man dann so Leute, ja, finden Sie, dass mir das steht? Und dann, natürlich sagen die ja, also das ist einfach so unsinnig, darüber irgendwie zu sprechen mit den Leuten. Also, ja, das ist echt, und deshalb, online hast du das halt nicht so, da interagierst du höchstens mal mit dem Postboden, wenn du dann halbnackt beim aus dem Bett klingeln vor dem stehst und deine Unterschrift da lieferst, aber mehr ist das halt auch nicht so. Ja, aber ich muss sagen, also klar, man hat online mehr Auswahl bei Klamotten und man kann, man ist natürlich bequemer, alles da, das so zu bestellen. Aber ich finde, es ist eigentlich zu viel Auswahl. Ich finde, manchmal finde ich mich dann auch nicht zurecht. So, dafür gibt es Filter? Ja, dafür gibt es Filter, aber selbst dann, ich weiß nicht, dann sehe ich andere Sachen, oh, das finde ich auch gut und dies und das. Und ich weiß nicht, in so einem Laden ist es halt immer räumlich beschränkt. Ja. Also generell, finde ich, gibt es manchmal so Situationen, da kann man, ich habe letztens mir Kopfhörer bestellt, die ich gerade auch trage. Und ich habe irgendwie den Anspruch, immer wieder mir neue Kopfhörer zu, also einen anderen Hersteller zu kaufen oder ein anderes Modell, weil ich ausprobieren will. Keine Ahnung. So, und das hat dann dazu. Du willst dich ausprobieren. Ja. Ja, so. Also ich wollte Kopfhörer bestellen und habe halt dann am Anfang gesagt, okay, ich kaufe mir nicht nochmal die gleichen, die ich jetzt habe, sondern ich kaufe mir was ganz Neues, weil ich ja was ausprobieren möchte. Ja. Jetzt fange ich wieder an zu lachen. Nur weil ich ausprobieren soll. Das Ergebnis war, ich habe eine halbe Stunde mir Beschreibung von Kopfhörern durchzulesen, mir Beschreibung von Kopfhörern durchgelesen, um irgendwie das beste Modell rauszusuchen und mit dem besten Preis, also im Internet habe ich bestellt. Und das Ergebnis war, dass ich ein Modell genommen habe von dem gleichen Hersteller, wo ich das letzte Mal auch welche bestellt habe, was einfach nur die Weiterentwicklung von dem vorigen ist. Aber das ist doch legitim, ich meine, wenn du mit dem Vorgänger zufrieden bist, dann kannst du da auch so ein bisschen mal. Ja, also ich habe die gleichen Kopfhörer und ich frage mich so, also fast die gleichen Kopfhörer und ich denke so, warum habe ich jetzt in einer halben Stunde da durchgekämpft, nur weil es einfach viel zu viel Auswahl gab und dann bestelle ich doch wieder das, was ich am Anfang haben wollte. Hätte ich mir sparen können. In der Zeit hätte ich auch was Sinnvolleres machen können. So, es war ein bisschen unsinnig. Aber so hast du dich wenigstens ein bisschen über Kopfhörer belesen? Ja, allerdings auch nicht nachhaltig, dass ich jetzt sagen kann, ich bin jetzt Experte oder so. Also, war das denn das Letzte, was du dir online bestellt hast? So ein Fahrradreifen-Flickset. Okay. Ein Flickset klingt auch richtig dumm. Für unsere Pseudo-Reparatur an deinem Fahrradreifen. Es gibt auch ein Flickset. Ja, also ein Flickset. Ja. Weil ich das Flickset von einem Flickset. Das Flickset von einem Bekannten und einem Freund aufgebraucht habe. Erfolglos. Und ich dachte, ich bestelle mir lieber ein neues. Aber auch das hätte ich im Fahrradladen kaufen können. Ja, aber das und ist wieder auch der Punkt. Ist um die Ecke. Aber dann habe ich wieder keine Lust auf Interaktion. Auf die soziale Komponente. Und dann weißt du, man macht so, dann unterstützt man dadurch, dass man bei Amazon bestellt, unterstützt man auch irgendwo auch die Ausbeutung von den Leuten, die da arbeiten. Es ist doch so, die Leute, die die Pakete zusammenstellen, die werden doch auch, das ist doch auch ein Hungerlohn, die Menschen da kriegen. Und die Paketlieferdienste, die zahlen auch nicht so richtig geil. Streikt die DHL nicht gerade sogar? Weiß ich nicht, aber doch, ich glaube, habe ich gelesen. Aber Amazon hat auf jeden Fall mal gestreikt und ich weiß nicht, bei DHL, keine Ahnung, aber das ist ein problematischer Sektor. Aber da sage ich mir auch, da sage ich auch so, ich weiß halt auch ehrlich nicht, wo ich noch was kaufen kann. Wo ist ethisch überhaupt was vertretbar? Was kann man überhaupt kaufen so? Gar nichts. Einfach, wir müssen autonom leben und uns selbst versorgen. Das ist wahrscheinlich das ethisch Korrekteste. Ja, worauf achtest du denn beim Einkauf? Och, ich würde mal sagen, erstmal auf den Preis. Ja, okay. Als Studierender immer ganz, ganz hilfreich. Ja, aber also wenn es um Lebensmittel geht, dann versuche ich so viel Bio wie möglich zu kaufen. Und wenn, also entweder Bio oder regional. So, das ist so mein Anspruch, sag ich mal. Dazu ganz kurz, wir waren heute gerade bei Einkaufen. Ja. Bei Piep. Bei Piep. Beim Einkaufen und Nils brauchst du noch Milch. Ja. Und schön für den Kakao. Und dann hat er sich eine Milch gekauft, die war aber nicht Bio. Und dann, er hat sich nur Bio-Produkte gekauft, aber die Milch war nicht Bio. Und dann habe ich gesagt, wieso kaufst du dir jetzt keine Bio-Milch? Das ist inkonsequent. Also so ein bisschen im Scherz halt. Ne? Und dann sagt er, ja, guck mal, aber die ist ja in Norddeutschland hergestellt. So, und dann haben wir allen Ernstes die Postleitzahlen gegoogelt von den Orten, die da auf den Milchpackungen draufstanden. Und es war tatsächlich so, dass die Nicht-Bio-Milch, die er da, also die eine von den vier erschienenen, die er da am Wickel hatte, war tatsächlich regionaler produziert als jetzt die Biomilch, die wir da hatten. Das war irgendwie auch, das ist auch so, welche, so was ist wichtiger, ist die Frage. Ja, irgendwie bei dem einen wird CO2 produziert, auch durch den Bei dem einen sind die Kühe glücklicher, halt bei dem anderen der Fahrer. Bei dem anderen sind die Kühe. Ja, weiß ich. Ja, im Prinzip, ich meine, solange man, also weiß ich nicht, was ich jetzt so richtig sagen wollte. Erzähl noch mal ein bisschen mehr über worauf du so achtest, weil ich habe schon so viel geredet. Ich weiß. Ja, aber dieses ganze Nachhaltigkeitsgedanke, der kommt mir meistens nur bei Lebensmitteln, weil es halt das ist, was ich am meisten einkaufe und was auch so, sage ich mal, meine Gesundheit ein bisschen beeinflusst. Also bei Klamotten oder so, das ist immer ein bisschen schwierig. Natürlich ist da auch so der Gedanke, kauft man sich die Turnschuhe von Adidas, um dann irgendwie Kinder in Bangladesch da zu finanzieren, oder nimmt man irgendeine deutsche Marke, die da auf Nachhaltigkeit setzt und so. Ja, aber nenn mir mal eine Sportschuhmarke. Mein Vater könnte das bestimmt. Also ja, es gibt es bestimmt. Ja. So, aber es kostet dann, das ist wieder der Punkt, der Kostenpunkt. Klar, Adidas kostet viel durch die Marke. So. Und die Deutschen sind dann halt viel durch die Nachhaltigkeit. Ja, und das durch ist die, so, naja, durch die höheren Produktionskosten einfach, ja. Ja. Und das ist schwierig. Da muss man mit dem ethischen Gewissen und mit dem Geldbeutel ein bisschen abwiegen. Und dann denke ich, findet man da auch am besten so selbst den Weg, der für einen praktisch schon machbar ist. Ich finde generell, Einkaufen ist immer heikles Thema. Wirklich ein heikles Thema. Deine Kaufentscheidung ist irgendwie ja eine Wahl. In der Abstimmung darüber, wie groß ein Konzern noch werden kann. Eher eine Abstimmung darüber, wie produziert werden soll. Aber das Problem ist ja, dass dann wieder Unternehmen auch diesen Bio-Hype, sag ich mal, der auch schon wieder abebbt, ausnutzen so und dann eigene Bio-Sachen produzieren, aber diese Bio-Siegel dann wieder gefälscht werden oder einfach nur so lasche Kontrollen gibt und so. Das ist halt auch dann wieder so, auch so Fairtrade, weiß ich auch nicht, ob das immer alles so korrekt ist, und es gibt ja so ganz viele Siegel und überall hauen sie Siegel rauf und irgendwann, also es würde mich nicht überraschen, wenn diese Siegel auch irgendwann käuflich sind oder es schon sind, ganz ehrlich, würde mich nicht wundern, weil die Unternehmen betreiben damit Greenwashing und dadurch ist das Produkt für viele Leute attraktiver. Ja. Gerade auf dem deutschen Markt, und ich erzähle jetzt wieder viel zu viel. Ja, gab es denn mal so, jetzt kommen wir zum peinlichen Punkt, Fehlkäufe. Also wenn wir über Konsum sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Dinge sprechen, wo man, wenn man 2 Sekunden länger überlegt hätte, vielleicht nicht auf den einen Klickbestellungsbutton gedrückt hätte. Da gibt es so einige Dinge, so die. Ja, erzähl mal. Also, most recent, ich habe letzte Woche Montag, da frage ich mich auch immer noch, wieso ich nicht einfach weggelaufen bin, so. Ja, ihr kennt doch so vor Supermärkten immer so diese Stände, die irgendwelchen, weiß ich nicht, Wein oder auch mal Wurst oder so. Wein? Präsentieren. Ja, weiß ich nicht, gibt's auch. Und dann war ich so im Supermarkt meines Vertrauens und da war halt auch so ein Stand so und die haben Bergsalami und Bergkäse verkauft und ich dachte mir so, oh, lecker, du hast lange keine Bergsalami mehr, keine Salami mehr gegessen. Vielleicht probierst du mal und dann nimmst du dir mal eine mit. Und ich habe aber keine Preisliste so richtig gesehen. Und dann bin ich einkaufen gegangen, ganz entspannt wieder rausgekommen, bin ich zu dem Händler hin und habe so gefragt, ja, hier, kann ich mal kosten? Und er so, ja, natürlich, hier, das und das und die ist so und so geräuchert und so. Habe ich gekostet, habe mir geschmeckt und da habe ich mir so, oh, lecker. Nimmst du mal einen? Und habe ich dem gesagt, ja, dann packen sie mal einen ein. Wie viel kostet die denn? Und dann hatte der die schon in die Plastiktüte verpackt, alles eingegeben. 19,90 bitte. Und ich stehe da, mir klappt die Kinnlade runter. Aber ich war halt so perplex. Und du so, nehmen sie auch Visa? Aber ich weiß nicht, ich bin da zu nett für. Ich kann dann nicht mehr sagen, nein, das ist zu viel. Ich möchte es dann nicht kaufen. Und dann habe ich diese Salami genommen. Oh, das ärgert mich ja, echt so sehr. Es war vielleicht für dein Geldbeutel war es schlecht. Auf jeden Fall. Vielleicht war es gutes Fleisch dafür. Vielleicht sie schmeckt auch echt gutes, richtig, gutes richtig Fleisch lecker. Gutes Fleisch von Tieren, die vielleicht mal glücklich gelebt haben. Das kann ja schon sein. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Manchmal gibt man echt viel Geld aus, wenn man es irgendwie weil man nicht nachfragt. Nee, also. Ich war da nicht hart genug. Ich kann in solchen Situationen auch nicht sagen, du, nee, passt für nicht. Ich finde aber auch diese Situation, wo du irgendwie fragst, ja, kann ich das mal probieren oder so? Man fühlt sich schon manchmal so ein bisschen verpflichtet, die Sachen dann auch wenigstens eine Sache zu kaufen. Zum Beispiel, letztes Jahr war ich mal bei einer Weinprobe. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan von Wein, aber mich hat jemand mitgeschleppt. Du wolltest einfach saufen. Naja, und mit einem Bekannten und der meinte, ja, Felix, ich schenke dir, wir gehen zur Weinprobe und ich schenke dir dann Wein, zwei Flaschen zum Geburtstag. Ja. Du kannst dir was aussuchen. So, und dann haben wir da halt einen Wein nach dem nächsten probiert. So, es war ein feuchtfröhlicher Nachmittag, so, war sehr lustig. Aber du hast auch dann das Gefühl, du musst auch was dann mitnehmen. So. Ja. Man muss, weil, ich weiß nicht, du hältst dich dann ja länger auf mit diesen Weinhändlerinnen und Händlern. Und irgendwie, weiß ich nicht, also da muss man schon. Da muss man schon was dann kaufen. Also eine Rechtfertigung so ein bisschen, warum ausgerechnet du jetzt das kosten konntest, so. Aber ich bin froh, dass das nicht, also ich finde, in manchen Bereichen ist das so. Ich bin froh, dass es nicht bei allen ist. Ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel so ein Auto so Probe fährst, dann so, oh ja gut, jetzt muss ich es auch kaufen, schade. Ja, gefällt mir zwar nicht, aber naja. Hast du einen Fehlkauf? Fehlkäufe, ja, ich habe, was heißt Fehlkäufe? Ich habe mal mir ein MIDI-Keyboard bestellt. Ja. So ein kleines, wo man so ein bisschen Sounds mitmachen kann. Und oh, das war auch technisch richtig gut und das war auch echt cool. So im Trailer dazu. Dann habe ich es bekommen, sah auch alles so aus, wie es war und es hat auch funktioniert so, wie es soll. Nur habe ich mir dann die Beschreibung etwas genauer durchgelesen und dann stand da drin auf Englisch, dieses Produkt enthält Stoffe, die nachweislich krebserregend sind. Und dann stand da doch so, in Kalifornien muss das da immer stehen, wenn das so ist. Und da ich so, gut, wo ist der Karton? Ich schicke sofort wieder zurück. Ey, so ein Scheiß. Ne, weiß nicht, 40 Euro oder so. Eieiei. Also ich habe das Geld zurückbekommen. So, das war nicht das Problem. Das aber schon. Die Situation, das hatte ich auch mal. Manchmal bei Amazon hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal Sachen, da wollte ich was zurückschicken und dann sagen sie, ja, müssen sie nicht zurückschicken. Wir erstatten ihnen das Geld auch so. Das hatte ich aber auch. Da kann ich mein zweiter Fehlkauf. Aber du kannst auch erstmal noch deinen. Weil du das gerade sagtest, ich habe mir mal so große Whiteboards bei Amazon bestellt. Wenn jetzt hier ihr sitzen würdet ihr das. Und die Wände bestehen praktisch nur aus Whiteboards. Ja, ja. Und das erste Whiteboard kam kaputt an. Also es war komplett, es war nicht komplett verbogen. Eine Ecke war halt verbogen und so ein bisschen aufgebrochen. Und dann habe ich die Leute halt so angeschrieben und die haben gesagt... Hatte der Lieferwagen einen Verkehrsunfall? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das dann da kaputt und dann habe ich die so angeschrieben, ja, hier Leute, ist kaputt und so, was soll ich machen? Und die so, ja, klären wir mit dem Versandhändler, wir schicken ihn einfach ein zweites ohne Kosten. Und jetzt habe ich zwei Whiteboards. Ja, ist doch entspannt. Sagt man nicht nein, ne? Ja, auf jeden. Ja. Aber ich habe natürlich noch mehr Fehlkäufe getätigt. Und zwar war ich mal mit meiner Schwester, waren wir mal einkaufen in der Altmarktgalerie in Dresden. Und da war auch wieder so eine Standgeschichte so. Da war so ein Stand und die haben so Brillenputzsprays so verkauft, so mit irgendwelchen Mikrostoffen, so damit die Brille nicht so schnell wieder dreckig wird. Und ich komme da so ran und sag so, oh hier, Nadja, guck mal, das ist ja voll cool und so, lass mal deine Brille putzen. Und dann hat er halt die Brille von dir geputzt und dann hieß es so, ja, wollen Sie denn noch was kaufen? Und ich so, wie viel kostet das denn? Na, wir haben ein Angebot, zwei Flaschen für 20 Euro. Und ich so, wow, das ist ja voll der Deal. Und dann haben wir das gekauft. What? Das oh, ja. Ist voll der Deal. Es war halt im Prinzip auch noch so verbessert. So. Kann man seine Brille nicht auch einfach mit Korn sauber ja, machen? Ist auch desinfiziert. Im Nachhinein so. Es war nicht so ganz legal, was er gemacht hat, weil wir waren beide noch nicht 16 und wenn man noch nicht 16 ist, könnten die Eltern theoretisch zurückgehen und sagen, hier, wir haben unseren Kindern das nicht erlaubt, sie müssen das zurücknehmen und uns das Geld geben. Ist halt wirklich so. Aber das haben wir nicht gemacht, weil es einfach für so zwei Sprühflaschen. Ja gut. Sinnvoll investierte 20 Euro auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deine Schwester hat ja wahrscheinlich absolut den Durchblick seitdem. Ja, ja. Ja, mir ist gerade auch noch ein guter Fehlkauf eingefallen. Ich wollte meiner WG letztes Jahr, wir haben so ein kleines WG-Weihnachten gemacht, einen Kalender schenken. Einen WG-Kalender, wo jeder eintragen kann, so was gerade los ist und im Putzplan und so konnte da, glaube ich, auch mit rein. Jedenfalls habe ich mir den nicht so genau angeguckt, als er dann ankam oder habe ihn einfach in Karton verpackt. Also in Geschenkpapier eingewickelt und ihn geschenkt. Ja. Ja, dann haben die das Paket aufgemacht und stellten fest, ja gut, der Kalender ist halt auch nur für ein Semester. Und der zweite Punkt war, ja, der Kalender ist für 2014. Und dann ich so, ja gut, okay, also das bringt dann halt wirklich gar nichts. Mein Mitbewohner auch nur so, ja gut, Felix, also das erste Geschenk war schon mal ein Fail. Oh, das war mir so unangenehm. Aber naja, ich konnte auch drüber lachen. Ja. Jedenfalls, das war eben dieses Paket, wo Amazon dann auch gesagt hat, ja gut, ihr müsst das jetzt nicht zurückschicken. Aber denke ich auch so, hat Amazon wahrscheinlich selber festgestellt, ey scheiße, das ist ja von 2014 und der Vollidiot kauft das auch. Wie blöd ist sagen. Der denn? Der braucht das auch nicht zurückschicken, der kriegt das Geld so. Also wirklich, das war richtiger Fail. Ja, ich hatte eine Zeit, da war ich mit meinem Friseur hier in Rostock nicht so ganz zufrieden. Und dann hatte ich so überlegt, oh Nils, du kannst dir ja selbst die Haare schneiden. Und hab dann so in einem Anflug an Individualität, habe ich mir einen Haarschneider gekauft. Ein Haarschneidegerät? So ein ja, so ein elektrisches. Und dann sind mir so ein paar haptische Mängel an mir selbst aufgefallen. Es ist halt erstmal schwer, ohne zweiten Spiegel seinen Hinterkopf zu rasieren. Und ich hatte noch nicht so richtig so das Wissen raus, so wie lang oder, also man kann ja so einstellen, so 3, 6, 9 Millimeter und so. Was ist jetzt richtig so für meine Haare? Und dann habe ich erstmal mit 3 Millimetern angefangen. Was? Du hast mit 3 Millimetern angefangen? Ja. Meine Friseurin hat, als ich ihr vorgeschlagen habe, letztes Mal, ob wir 4 Millimeter an den Seiten machen können, meinte sie, Nein, das ist viel zu kurz. Viel zu kurz. Wir machen 8. Und du hast 3 Millimeter. Was ist los? Und hab so angefangen, setze ab, dreh mich so um, sehe im Spiegel. Oh, da ist jetzt ein Loch. Und dann hatte ich erstmal so ein Loch. Als hättest du da so eine Verletzung gehabt mit der Narbe. So. Ja, und seitdem habe ich den nicht mehr benutzt, ne? Und wie viel hat gekostet? Weiß ich nicht, das war so ein 10-Euro-Ding. Ja. Was kaufst du dir? Was? Ein Haarschneidegerät für 10 Euro? Weiß ich nicht, die sind voll ein günstig. Ein Bartschneider kostet 20. Ja, ich brauche aber keinen Bartschneider. Ja. Habe ich ja nicht. Du könntest ja einen Bartschneider für die Haare verwenden. Wahrscheinlich. Oder umgekehrt. Ja. Da wollen wir jetzt einfach aufhören. Nein, wieso? Stimmt, so 3-4 Minuten können wir noch. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja am Anfang ein bisschen überzogen. Ja. Ein bisschen. Ja, aber noch mehr. So ein Thema, was mir aufgefallen ist. Konsum im Urlaub. Stimmt. Wir beide waren ja zusammen im Urlaub in Frankreich. Schön romantisch in Paris. Und wir sind solche, konsumtechnisch sind wir solche Vollidioten. Wir haben jeden Abend kostenlos Abendessen bekommen. Und trotzdem haben wir uns jeden Tag Fastfood gekauft. Und das war auch noch so ein scheiß teures Fastfood. Das war kein Fastfood. Wir haben fast jeden Tag Pommes und Burger gegessen. Ja, weil es in Frankreich nichts anderes gibt. Doch, gab es, aber wir haben immer nur das gekauft, weil wir so keine Ideen hatten. Das war richtig stumpf. Also es war auch, qualitativ war das ja oft nicht das Beste. Aber das würde ich jetzt nicht so sagen. Ja, gut, es kommt drauf an. In Frankreich kriegt man schon solides Essen, so. Aber ich meine, wir waren bei Five Guys und haben für 18 Euro ein Menü gekauft. Das war einmal, aber... Gut, aber dafür war auch die ganze Tüte voll mit Pommes. Ich wollte gerade sagen, also... Das war schon... Also... Wenn ihr mal zufällig auf der Champs-Élysées seid, schaut mal bei Five Guys rein. Schaut mal rein, ist ein witziger Laden. Ja, genau, da haben wir ungefähr das ungesündeste Essen der Menschheit gehabt. Es war 3 Kilo Pommes und so ein richtig fetter, triefender Burger, der natürlich unglaublich gut geschmeckt hat. Ja. Und dann gab es da nicht so einen klassischen Getränkeautomaten wie bei Mc's oder Burger King, wo es so 6 Sorten gibt. Nein, es gab einen Automaten mit Touchscreen, wo du zwischen 100 verschiedenen Sorten wählen konntest. Und ich hab mir dann so einen Eistee bestellt, also einen Eistee da abgezapft, aber der war Zero. Weißt du, das ganze Essen hatte schon so 3000 Kalorien, aber das Getränk war Zero, ja. Hauptsache so. Ja. Da sollte man es nicht übertreiben. Und, weil du gerade sagtest, 3000 Kalorien, da sind wir schon wieder bei den Lebensmitteln. Der Kreis hat sich geschlossen. Da sind wir schon wieder beim Lebensmittel. Ja, wir hatten heute eine schöne Diskussion auch über Zucker. Ne? Über Zucker, ja. So. Wie viel Zucker man am Tag? Schreibt das mal in die Kommentare, damit ihr überhaupt meint, Kommentare schreibt. Bildungsworkshop hier so. Ja. So und in der nächsten Folge verraten wir euch dann, wie viel Zucker ihr maximal essen solltet. Wenn wir es nicht vergessen, so wie alle anderen Sachen, die wir dauernd vergessen in unserem Podcast. Spotify. So, Spotify Nummer 1. Es gibt eine Spotify-Playlist, die heißt Mandala Power Playlist. Wir haben die auch verlinkt auf unserer Facebook-Page. Die könnt ihr euch anhören, da sind ganz gute Sachen drin. Wir sollten da wieder vielleicht mal ein paar neue rein machen. Und mein Lieblingsmotorradhersteller ist Ducati. Ah. Also ist es nicht, ich habe gar kein Motorrad, das war ein Scherz. Aber ich habe gerade übelst überlegt. Alle, also die beteiligte Person weiß Bescheid. Ja, wir vergessen immer, sie zu grüßen. Ja, das so. Passiert. Ja, unseren größten... Sie war von Anfang an dabei. Unseren jüngsten, wie sagt man, unseren jüngsten. Längsten Fan. Unser längster Fan. Stimmt. Unseren jüngsten Fan, sie ist älter als wir. Gut, also, nächste Folge machen wir dann über Kati. Müssen wir mal gucken. Halbe Stunde. Wir lassen es euch jeden Fall wissen, wenn die nächste Folge draußen ist. Das wird eine kleine Überraschung. Denn ich meine, es ist ja fast Weihnachten so. Ja, und ich glaube, dann reicht das jetzt auch für heute, wenn wir noch mehr blöde Sprüche machen. Okay, wir wünschen euch noch eine schöne Woche auf jeden Fall. Erholt euch gut, denn wir wissen, einige von euch haben Halloween richtig krachen lassen. Und ja, überlegt vielleicht das nächste Mal, ob ihr Bio oder doch lieber die Ja-Produkte kauft. Ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was wir hier so gesagt haben. Es ist eine große Diskussion, die kann man ewig weiterführen und es gibt, ich kann viele der Meinungen verstehen und es ist absolut viele wichtig, dass man das zumindest, das muss man alles reflektieren, das ist schon wichtig. Ja. So sinnloses Konsumieren ist halt irgendwie dumm. Ja, überlegt euch bei dem nächsten Produkt, was ihr bei Amazon kauft, brauche ich das wirklich? Und klickt dann doch auf Bestellen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir lassen jetzt noch Nein, wir lassen jetzt nicht noch die Minute volllaufen. Wir bezahlen jetzt noch die Rechnung und dann sind wir hier auch raus. Ja, okay. Pausenaufsicht ist raus. Mic drop.